Abschnitt 8 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die verhängnisvollen Schuhe, erster Teil. Die vorige unruhige Nacht hatte den sonst an seine ununterbrochenste Ruhe und jede Bequemlichkeit gewöhnten Mann so mitgenommen, dass er seine neue Reisegesellschaft, ohne sich auch nur im Mindesten um sie zu bekümmern, kaum begrüßte, sondern sich nur in die Ecke zurücklehnte und die Augen schloss, das Versäumte jetzt wenigstens in etwas und nach besten Kräften nachzuholen. Das Glück war ihm diesmal auch günstiger. Seine Mitpassagiere nickten ebenfalls hüben und drüben in den Ecken und der Kommerzienrat schlief fest bis nach Burg Kunstadt hinein, wo sie um 2 Uhr nachmittags eintrafen und etwas später mit dem abgehenden Eisenbahnzuge nach Bamberg befördert werden konnten. Hier aber begann wirklich ein anderes Leben für den Kommerzienrat. In seinem ganzen Leben war er noch auf keiner Eisenbahn gefahren und auch das kleinste, unbedeutendste, was mit derselben in Verbindung stand, bis auf die geflügelten Räder der Knöpfe und Mützenzieraten hinunter, interessierte ihn. Gerührt schien er ordentlich über die Gefälligkeit der ihm doch wildfremden Menschen, seinen Regenschirm oder was er sonst in der Hand hielt, zu tragen. Wer hätte sich selbst in Giedelsbach so weit um ihn bekümmert? Und er streute die Kreuzer nur so um sich her. Er bedurfte aber auch fremder Menschen, ihn und sein Gepäck wieder richtig an Ort und Stelle abzuliefern, dass er die Restauration und das Gepäckzimmer, den Billettverkauf und sein Coupé fand. Behaglich dort in eine Ecke und das weiche Polster gedrückt, hörte er mit einem eigentümlichen, unheimlichen Wohlbehagen das scharfe Pfeifen der Lokomotive, fühlte die Wagen anziehen und sah sich gleich darauf zu seinem unbegrenzten Erstaunen mit einer Schnelligkeit fortgerissen, von der er früher allerdings keine Ahnung gehabt. Das Coupé war ziemlich voll, und der Kommerzienrat befand sich zwischen einer ganzen Anzahl von Damen, die, schon eine längere Strecke zusammengefahren, miteinander flüsterten und schwatzten und sich heimlicherweise ihre Bemerkungen über den frisch eingestiegenen Mitpassagier in die Ohren flüsterten. Mit ihm zugleich gekommen war ein junges, bildschönes Mädchen von vielleicht 18 oder 19 Jahren, und die im Wagen Sitzenden mussten natürlich glauben, wovon Kommerzienrat Mahlhuber auch nicht die Ahnung hatte, dass sie beide zusammengehörten. Die verschiedenen Ansichten boten jetzt ungemeines Interesse, ob sie ein jung verheiratetes Paar oder Vater und Tochter sein könnten. So unschuldig aber auch Freund Mahlhuber unter diesem förmlichen Schauer von Vermutungen saß und sich nur für alles interessierte, was mit der Bewegung und Einrichtung der Bahn und der verschiedenen Wagen selber wie ihrer Fortbewegung in Verbindung stand, so aufmerksam hatte das scharfe Ohr seiner jungen Nachbarin die einzelnen Worte hier und da aufgefangen, und ihre Blicke hafteten mehrere Male, solange sie das unbemerkt tun konnten, auf ihrem Nachbar. Sehr einfach, aber geschmackvoll gekleidet, trug sie einen eng anschließenden Oberrock von ungebleichter Seide mit einem rosaseidenen Halstuche und in der Hand einen breitränderigen Strohhut mit einem einfachen seidenen Bande, dann einen Sonnenschirm und eine ziemlich vollgepackte, etwas unbequeme Reisetasche, die sie neben sich stehen hatte und auf die sie ihren linken Arm stützte. Sie sah aus wie eine junge Dame, die ein paar Stationen fährt, irgend Verwandte zu besuchen, dort vielleicht 1 oder 2 Nächte zu bleiben und dann in demselben Kleide nach Hause zurückzukehren. Nichtsdestoweniger hatte sie etwas Unruhiges in ihrem Benehmen, das den scharf beobachtenden Damen im Coupé keineswegs entgangen war und bloß an dem gutmütigen Lächeln des Kommerzienrats spurlos vorüberglitt. Nur ein einziges Mal, als sie das große, dunkle Auge, gerade wie die Aufmerksamkeit der übrigen nach anderer Richtung hingezogen wurde, auf ihn mit einem so ängstlich fragenden Blick geheftet hielt, fiel es ihm selber auf, und er wollte sich in der Tat schon erkundigen, ob sie etwas von ihm wünsche oder ob er irgendjemandem aus ihrer Bekanntschaft, der er aber natürlich nicht wäre, frappant ähnlich sehe. Sie drehte jedoch das Köpfchen gleich darauf wieder leise errötend nach der anderen Seite, und er dachte nicht weiter daran. »Es ist jedenfalls Mann und Frau«, sagte indessen die eine alte Dame auf der anderen Seite des Coupé, die sich zu der ihr Gegenübersitzenden mit dem Oberkörper vorbog, damit sie, in dem Klappern der Wagen, nicht zu schreien brauche. Sie reden fast gar nicht miteinander, und die junge Frau dreht nur manchmal das Köpfchen nach ihm herum, zu sehen, was er für ein Gesicht macht. Der alte Esel hätte eher an sein Grab als an die Heirat mit einem so jungen Dinge denken sollen, wenn's wahr ist, sagte die andere. »Ich möchte nur wissen, wie lange das dauern wird«, meinte die erste wieder und stahl einen Seitenblick nach der jungen Frau, den sie aber augenblicklich anscheinend gleichgültig zum Fenster hinauswarf, als sie deren Auge fest auf sich geheftet fand. »Sie kann das doch nicht gehört haben«, setzte sie schnell und leise hinzu. »Und was wär's?« sagte die andere den Kopf hinüberwerfend. »Jeder hat ein Recht zu seiner Meinung, sollte ich denken.« Die dem Kommerzienrat gegenübersitzende Dame hatte indessen kaum einen Augenblick ruhig gesessen, sondern bald auf dem Sitze herum, bald mit den Füßen unter sich gefühlt und bald ihre Röcke beiseite gedrückt und an des Kommerzienrats rechtem und linken Beine heruntergesehen. »Suchen Sie etwas?« fragte dieser endlich gefällig, und sie hatte wirklich noch nichts anderes getan die ganze Zeit. »Ach, das ist mir sehr fatal«, sagte die Dame. »Ich muss meine Überschuhe zu Hause haben stehen lassen, denn ich erinnere mich nicht, sie hier im Wagen ausgezogen zu haben, und sie sind doch nirgends zu sehen. Wenn wir jetzt noch Regen bekommen zu den schon so schmutzigen Wegen, kann ich mit meinen dünnen Zeugstiefeln im Schlamme herumwarten.« »Wenn Sie mir erlauben«, sagte der Kommerzienrat und machte einen verzweifelten, wenn auch völlig erfolglosen Versuch, sich zu bücken, »so will ich selber einmal nachsehen.« »Oh, bitte bemühen Sie sich nicht. Ach, das ist mir doch recht fatal«, sagte die Dame, eine recht nette, noch ziemlich jung und frisch und blühend aussehende Frau. »Ja, man ist auf der Reise so manchen Unannehmlichkeiten ausgesetzt«, sagte der Kommerzienrat seufzend. »Man muss so manches entbehren, dessen Nützlichkeit und Notwendigkeit man wirklich erst einsieht, wenn man es vermisst.« »Ja, und besonders, wenn man leidend ist«, sagte die junge hübsche Frau mit einem tiefen Seufzer, indem sie jede Hoffnung auf die Überschuhe aufzugeben schien und neben dem Kommerzienrat hin zum Fenster hinaussah. »Ich kann mir den Tod holen in meinen dünnen Schuhen.« »Es ist unendlich fatal«, sagte der Kommerzienrat und sah noch einmal nach links auf die Knie der verschiedenen Damen nieder, die ihm jede Aussicht nach unten rettungslos versperrten. »Ich gehe nie in Zeugstiefeln«, sagte eine dicke Dame in einem papageigrünen seidenen Hute und blauen Blumen darin, mit sehr rotem Gesichte und einem Paar entsetzlich großer emaillierter Ohrringe, die rechts und links aus dem Hute heraushingen. Sie saß dicht neben der jungen Frau, dem Kommerzienrat schräg gegenüber, und hatte indessen eben eine gestrichene Semmel mit Käse beendet, die einen warmen, unangenehmen Geruch im Coupé verbreitete. »Ich trage bei schmutzigem Wetter immer Lederschuhe, und die sind mir noch manchmal zu heiß. Durch die Überschuhe verdirbt man sich die Füße. Männer tragen sie und mögen sie tragen. Männer rauchen auch Zigarren, aber ich halte Überschuhe für etwas Unweibliches.« Der Kommerzienrat, der keinesfalls den ganzen Sinn der Worte verstanden, nahm das wunderbarerweise für ein ihm gemachtes Kompliment. Wenigstens verneigte er sich gegen die Dame und sagte verbindlich: »Ich kann mich auch nie erinnern, Überschuhe getragen zu haben, obgleich mein kränklicher Zustand mich wohl dabei würde entschuldigt haben. Dorothee, weiß ich, drang oft in mich, mir ein paar anzuschaffen, aber ich sträubte mich hartnäckig dagegen. Ich habe Frostballen am linken Fuß.« »Dorothee heißt sie«, sagte die eine Dame an der anderen Seite des Coupé leise zu ihrer Freundin. »Sie sehen aber gar nicht aus, als ob sie einen kränklichen Zustand hätten«, erwiderte ihm die dicke Dame mit den großen Ohrringen. »Es ist merkwürdig, was die Männer immer gleich pimpeln und lamentieren, wenn ihnen einmal der Finger wehtut. Und uns nennen sie das schwache Geschlecht. Sie sollten einmal unsere Schmerzen zu ertragen haben.« Und sie nickte dabei mit dem Kopfe und sah sich unter ihren Nachbarinnen mit einem triumphierenden Blicke ringsum, der nicht Anerkennung suchte, nein, der wusste, dass er sie zu fordern hatte. »Nun, ich weiß doch nicht«, meinte der Kommerzienrat, und in der Furcht, in dem Klappern des Wagens nicht gehört zu werden, schrie er dabei etwas mehr, als gerade nötig gewesen wäre. »Ich zum Beispiel leide nach einer sehr schmerzhaften Operation, deren Folgen vielleicht noch im Hintergrunde für mich lauern, an gelber Hypertrophie, die mir große Sorgen bereitet und mich in der Tat auf Reisen getrieben hat.« »Hypertrophie?« fragte die dicke Frau erstaunt. »Wer hat schon in seinem Leben von Hypertrophie gehört? Was Sie jetzt für verrückte Namen für alle Krankheiten haben!« »Es ist eine speckige Entartung der Leber«, sagte der Kommerzienrat rasch und sehr erfreut, die Dame mit den großen Ohrringen in etwas belehren zu können. »Eine Art Fettleber, die, völlige 3 Zoll zu groß für den übrigen Bau meines Körpers, an Rippen, Zwerchfell und Magen anstößt und mir die bedauerlichsten Unbequemlichkeiten veranlasst. Ein Fahren im Wagen ist mir deshalb von meinem Arzte als eine Art Passivgymnastik besonders empfohlen worden.« »Als was?« fragte die dicke Dame und sah ihn groß und erstaunt mit ihrem vollen roten Gesicht an. »Als eine Art Passivgymnastik.« »Das Fahren?« »Ja, wohl.« »Nun, Gott sei Dank«, sagte die dicke Frau und warf wieder einen Blick umher wie vorher. »Und reist Ihre Frau auch auf Passiv? Wie hieß das andere?« »Gymnastik.« »Meine Frau«, setzte der Kommerzienrat überrascht hinzu, und die anderen Damen steckten die Köpfe zusammen. Ehe er aber noch etwas weiter darauf erwidern konnte, pfiff die Lokomotive, der Zug ging langsam und die junge, hübsche, ihm gegenüber sitzende Frau mit den vergessenen Überschuhen stand auf, ihr Umschlagetuch, das zurückgefallen war, wieder über die Schultern zu nehmen. »Sie wollen uns hier schon verlassen?« fragte der Kommerzienrat, während die dicke Frau sich von ihm abbog und ihre Nachbarin zur Rechten, in einem Versuch, der an der anderen Ecke sitzenden Dame etwas zuzuflüstern, fast erstickte. »Ja, ich gehe nur bis Hochstadt«, lautete die Antwort, während die Sprecherin aus dem Fenster und nach den Wolken schaute. »Lieber Gott im Himmel«, setzte sie dabei ängstlich hinzu, »da hinten steigen wirklich schon Wolken auf, und wenn wir noch mehr Regen bekommen, bin ich verloren.« »Sie werden sich ein paar andere Schuhe kaufen müssen«, sagte der Kommerzienrat wohlmeinend. »Es wird wirklich das Beste für Sie sein.« »Ach, das viele Geld so hinauswerfen«, sagte die kleine Frau seufzend. »Es wird mir aber am Ende nichts anderes übrig bleiben, und ich glaubte so fest, dass ich sie mit hätte.« Nun, vielleicht finden Sie sich noch, suchte sie Herr Mahlhuber zu trösten. Aber der Trost war sehr schwach, denn der Zug hielt in diesem Augenblick und die junge Frau stieg, wie das Coupé geöffnet wurde, mit freundlichem Gruß aus. »Station Hochstadt«, sagte der Kondukteur, »der Zug wird gleich wieder fortgehen.« Der Kommerzienrat hatte ihr eben den Reisebeutel nachgereicht, als draußen ein Kellner mit Bier vorüberkam. Herrn Mahlhuber durstete, ebenfalls eine Folge seines Leberleidens, wie er sich selber entschuldigte, fortwährend, und er gedachte nicht, eine so gute Gelegenheit vorbeizulassen, den Durst zu löschen. Wie er aber ausstieg, warnte ihn der Kondukteur, den Zug nicht zu versäumen, der den Augenblick wieder abgehen würde. »Nur einmal trinken, lieber Freund«, sagte der Kommerzienrat bestürzt. »Ich habe ein Leberleiden, die gelbe Hypertro.« »Ja, von der kommt's«, lachte der Mann, ebenfalls ein Glas auf einen Zug leerend und sich den Bart wischend. »Das weiß der Henker, die ist immer trocken.« Und ohne sich weiter mit dem Passagier einzulassen, ging er seinen Geschäften nach den Zug hinunter. Kommerzienrat Mahlhuber trank sein Bier aus bis auf die Nagelprobe, sprang aber gleich darauf erschrocken, als die Lokomotive einen kleinen Pfiff tat, in das Coupé zurück. Solche Angst hatte er, dagelassen zu werden. Übrigens blieb ihm auch gar nicht viel Zeit, denn als er eben noch zum Fenster hinaus sah, pfiff es draußen wirklich und der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Wie sie an den Bahnhofsgebäuden vorbeifuhren, sah er die junge Frau, die von ihnen ausgestiegen und deren Platz ein junger Mensch mit semmelblonden Haaren eingenommen, draußen nicht weit von den Schienen stehen. In dem Augenblick berührte aber auch zufällig sein Fuß etwas im Wagen, das ihm wie ein Überschuh vorkam, und rasch, in der Erregung des freudigen Gefühls ein gutes Werk zu vollführen und selbst auf die Gefahr hin seiner Leber Schaden zu tun oder ein paar Knöpfe abzusprengen, fuhr er mit der linken Hand hinunter und erfasste wirklich zwei dort stehende große Schuhe. »Hier sind Ihre verlorenen Schuhe, Madame«, rief er in vollem Jubel hinaus. »Ach, ist es möglich«, rief die junge Frau und streckte die Arme danach aus. An ein artiges Überliefern war aber gar nicht mehr zu denken, denn der Zug fing schon an, rasch zu gehen, und mit wirklich lobenswerter Entschlossenheit ergriff er die beiden Schuhe und warf sie nach der Richtung hin, wo die Dame stand, die mit freundlichem Handwinken ihm für seine Gefälligkeit, als er sich noch lächelnd nach ihr hinaus aus dem Fenster bog, dankte. »Herr, sind Sie des Teufels?« schrie in dem Augenblick die dicke, ihm schräg gegenüber sitzende Dame und wurde kirschrot im Gesicht vor Zorn und Aufregung. »Sie haben meine Schuhe aus dem Fenster geworfen. Halt da! Halt! Halt!« schrie sie dabei und drängte sich in wilder Aufregung dem offenen Fenster zu, die ihr im Wege sitzenden mit Keilkraft auseinandertreibend. »Halt!« schrie sie, sehr zum Ergötzen der draußen stehenden Bahnwärter und Arbeiter, denn an den Gebäuden waren sie schon vorüber. »Halt! Meine Schuhe! Ich muss meine Schuhe haben! Ich kann nicht ohne meine Schuhe weiterfahren!« Ende von Abschnitt 8, gelesen von Klaus Missfeld.